Three Friends, drei Freunde also. Sie gehen, wie gesagt, ziemlich schnell verschiedene Wege. Der eine wird Bauarbeiter, der zweite wird Maler und der dritte Unternehmer. Der durfte gerade in dem ersten Schnitt, im ersten Ausschnitt ein bisschen was von sich erzählen. Da hält er sich für einen Mr. Class and Quality. Anschließend dann das Finale für Gentle Giant-Verhältnisse. Ungewöhnlich pathetisch, Mellotron inklusive. Normalerweise waren Konzeptalben damals die halbe Miete, kommerziell gesehen. Ich erinnere nur an Thick as a Brick von Jethro Tull oder Lamb Lies Down on Broadway von Genesis. Bei Gentle Giant hat das nicht so hingehauen. Der Erfolg bzw. die Andeutung eines Erfolges hat sich erst 2 Jahre später eingestellt.